von mir. Ich bin so allein, doch wir könnten beide wunschlos glücklich sein. Komm, geh mit mir gemeinsam den Weg ins große Glück und lass mich nicht so einsam hier zurück. Denn wenn du nicht bei mir bist, so ist mein Leben leer. Was soll ich tun? Ich liebe dich so sehr. Ich weiß so gut wie nichts von dir, doch wenn wir uns verstehen, so ist kein Weg zu weit für uns, von mir zu zweit zu gehen. Drum geh mit mir gemeinsam den Weg ins große Glück